5 vor 8, hier ist jetzt das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt, kommt von Simon Volkmann. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Abend. Jetzt beginnt die heiße Phase bei der Fußball-EM. Die K.O.-Spiele starten und in Dortmund muss das deutsche Team in rund einer Stunde im Achtelfinale gegen Dänemark ran. Bundestrainer Julian Nagelsmann ist zuversichtlich. Ja, ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft, weil ich weiß, was in ihr steckt und was sie leisten kann. Trotzdem ist ein K.O.-Spiel ja immer was Besonderes, weil man eben sich keine großen Fehler erlauben kann. Aber das beruht dann auch auf beiden Seiten und es ist für beide Teams identisch. Aber ich glaube, dass die Jungs mit einem sehr guten Gefühl ins Spiel gehen und glaube ich auch ein sehr, sehr gutes Spiel machen werden. Und am Ende hoffe ich natürlich auch, diese riesen Erwartungshaltung der Bundesrepublik sportlicher Natur auch erfüllen zu können. Die erste Achtelfinalentscheidung ist bereits gefallen. Gerade eben hat die Schweiz überraschend Favorit Italien mit 2:0 geschlagen. Die Schweiz steht damit im Viertelfinale, die Italiener hingegen sind raus. Wer heute Abend zum Fußballschau nach Frankfurt in die große Fanzone am Mainufer wollte, der muss sich eine Alternative suchen. Wegen drohender Unwettergefahr haben die Verantwortlichen die Fanmeile sicherheitshalber geschlossen. Anders die Lage in München. Hier hat sich unser Reporter unter den Fans mal umgehört. Ich schätze die Dänen nicht so stark ein, deswegen 2 oder 3-0 für uns. Die haben wir weg. Ich glaube 2-1. Also ich glaube, es wird nicht so klar, aber ich glaube, gewinnen werden sie schon. Es wird ein knappes 4:0. Und wenn Dänemark irgendwie mitspielen möchte, dann ist das schlussendliche Ergebnis, dass sie gehörig auf die Nase fallen. Und diese Spur, die sie auf die Nase fallen, ist halt ein klares 4:0. Dänen zeigen wir es. Wir werden Europameister. FFH ist Radiopartner der UEFA Euro 2024. Das Spiel der deutschen Mannschaft in rund einer Stunde gegen Dänemark hören Sie live bei uns. Rund einen Monat nach dem tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz ist der Tatverdächtige in ein Gefängnis verlegt worden. Das hat eine Sprecherin des Generalbundesanwalts in Karlsruhe gesagt und damit einen Bericht des SWR bestätigt. Der 25-jährige Mann aus Afghanistan war bei dem Angriff Ende Mai niedergeschossen und seitdem im Krankenhaus behandelt worden. Ein 29-jähriger Polizist, der ihn stoppen wollte, erlag später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Europäische Union will rund 7,5 Milliarden Euro in Ägypten investieren. Ein Abkommen über eine erste Tranche sei heute unterzeichnet worden, sagt Kommissionschefin von der Leyen. Das Geld solle demnach Reformen und grüne Energien fördern, sowie mehr gute Arbeitsplätze in Ägypten schaffen. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Stefan Holler. Hallo, beste Grüße auf die Straßen. Jetzt um 8:02. Alles gut, keine Unfälle, keine Staus. Ich wünsche eine gute Fahrt. FFH, das Wetter. Noch ist es trocken, aber später am Abend wird's krachen und dann gibt's ordentlich Regen und Gewitter. In der Nacht kühlt's dann runter auf 19 bis 15 Grad und unser Sonntag bringt uns viele Wolken und teilweise auch Regen.